Deutschlandfunk, Studiozeit. Als Ronald Steckel Mitte der 80er Jahre die Berliner Mauer als Wandzeitung gelesen und von ihr abgeschrieben hat, was Punks und Anarchos, Urberliner Kleinbürger, Liebespaare und Alltagsdichter auf ihr hinterlassen hatten, gab es wohl niemanden, der damit rechnete, dass ein paar Jahre später diese Grenze verschwinden würde. Seine Sammlung von Mauersprüchen, vorgetragen von Wolfgang Neuss, ist ein Zeitdokument der ganz besonderen Art. Der Wert dieser originellen Arbeit eigentlich unschätzbar. Senderfreies Berlin, Nebenabteilung Graffiti an der Berliner Mauer, Brandenburger Tor bis Mariannenplatz. Schlesisches Tor, Liesenstraße, Bernauer Straße. Zustand Juni bis August 1983. Die beschriebene Mauer, die Schrift an der Mauer. Vorgefunden von Ronald Steckel, abgelesen von Wolfgang Neuss. Graffiti ist reiner Gefühlsausbruch. Kinder schreiben auf Toiletten, Neger schreiben in der New Yorker U-Bahn. Der Züricher Spreer schreibt an reine Kunstwerke. Graffiti wird gemalt, gekritzelt, gespuckt und geschmissen. Gefühlsausbrüche statt schießen, schreiben. Statt küssen, kritzeln. Statt umarmen, ein Spruch. Statt mit dem Bein dagegen zu treten, mit der Faust dagegen zu donnern. Statt mit dem Körper ein Loch in die Mauer zu schmeißen, eine Kritzelei. Das Berliner Steinwerk hat ein religiöses Moment. Wer die Mauer sieht, denkt ganz anders an die Menschen da drüben. Denk mal, denk mal, denk mal an der Mauer. Jemand hat auch eine Filmidee. Er will die Blinden der ganzen Welt hier an die Mauer führen. Sie sollen die Mauer berühren. Hier werden sie sehen. Ich finde, um gesund zu werden, ist das Ding zu hässlich. Im Zeitalter der Elektronik ein total überflüssiges Mandala. Denn das ist sie doch, die Mauer. Ein Rosenkranz für ewig Gestrige. Angela, ich liebe dich. Ende der Freiheit. Ceterum censeo murum esse delendum. Warum müssen Menschen dafür büßen, dass sie zur falschen Zeit am falschen Ort sind? Wir helfen mit, wenn am Tag X die Mauer abgerissen wird. Ich hau ab. Die spinnen, diese Deutschen. Alle Schweine raus aus Berlin. Weder rot noch tot. Rote Liebe, tote Liebe. Lieber rot als tot. Lieber Rotwein als tot sein. Willkommen im Arbeiter- und Bauernparadies. Israel. Israel. Ochse Waldhose Grant. Gillian, jetzt steht dein Name an der Mauer. Berlin wird dich nicht vergessen und ich auch nicht. Erich, du bist der Letzte. Aufstand! Komm, blas mir ein. Man muss ertragen lernen, was man nicht vermeiden kann. Ostdeutsche Nation, westdeutsche Nation, Resignation. Tote haben ja sowieso nichts zu melden. Arbeiterkolonien, Resozialisierungs-, nicht sesshaften Anstalten, Strafvollzugsanstalten. Großraumirrenhäuser. Westdeutsche KZs. Lachen, leben, lieben. Lieben, leben, sterben. Lachen, leben, sterben. Lieben, leben, lachen, leben, sterben. Hanna ist Banana. Das wollen wir doch mal festhalten. Mieter ist eine krausköpfige weibliche Affengottheit. Berlin den Berlinern. Türkei, das Land der Döner-Kebabs. Die Mauer steht nun schon jahrelang. Nun kann sie weg. Getarnte BRD-KZ-Anstalten. Hallo Papa, hallo Mama. Inka, ich liebe dich. Julchen, deine Katze liebt dich zur Milchstraße hin und zurück. Warum dürfen Kaninchen laufen, wohin sie wollen, aber nicht wir? Wo die Freiheit endet, beginnt der Mensch. Freiheit heißt nur, dass man geben kann, was man will. Die Söhne des schweigenden Zeitalters. Da stehen sie auf ihren Plattformen. Leere Blicke. Seht euch das an. Polizeistadt West-Berlin. Lasst uns die Mauer einreißen. Aber fragt mich nicht, wie. Roger und Sam, together in Berlin. Eine neue Königsfamilie. Ein neuer Adel. Wir sind die Familie. Die größten KZs sind die verwirrten Geister. Ich kam. Ich kam. Ich sah. Ich sah. Ich stand still. Ich stand still. Mauer, wir werden langsam sauer. Huhu, Ute. Ich kam. Ich kam. Sah. Sah. Und sprühte. Und sprühte. Freiheit für Deutschland. Deutschland. Den Deutschen. SBZ. KZ. Alles shit. Seid einig, einig, einig. Nie wieder Faschismus. Türken raus, Brut des Bösen. Ein Glückswinkel ist das hier. Eva, ich liebe dich. Schade, dass Beton nicht brennt. Eine Frau ohne Mann ist wie ein Fisch ohne Fahrrad. Was ist denn hier hinter? Als Gott den Mann schuf, übte sie bloß. Alle Roten in die Gaskammern. Verwendet euren Beton lieber für den Wohnungsbau. Ende. Ende. Rettet den Ozongürtel der Erde. Diese Mauer ist kalt. Fass sie mal an. Wehret den Anfängen. Sensibel statt penibel. Oh Schande. Oh Schande. Viel Spaß im neuen Jahr. Ich bin geil. Gute Zäune machen gute Nachbarn. Lenin, nicht Lenin. In a world of steel. I at these end men wo are fighting to be born. Prinz Charles und Lady Di stehen nun auch auf der Mauer. Danke an Watti. Give peace a chance. Merkwürdiger Ort, um was draufzuschreiben. Hallo Mama, jetzt stehst du auf der Berliner Mauer. Die Nazis von der CDU scheißen wir zu. Deutsche Einheit jetzt. Marion war auch hier, na sowas. Merkwürdiger Ort, um was draufzuschreiben. Westdeutsche Arbeitshäuser und KZ-Resozialisierungsanstalten. Penner, Staatsschutz. Abbrechen die Scheiße hier. Happy Birthday. Folgen statt führen. Eines Tages werden wir alle zusammen zu Staub zerfallen. Also was soll's? Europa ist nicht nur Westeuropa. Das ist kein Kommunismus, das ist Mord. Wir werden schon einen Weg für euch finden. In der Strafkolonie. Lieber ein gefüllter Berliner als ein leerer Hamburger. Sie betreten den afrikanischen Sektor. Spießer! Power an der Mauer. In Erwägung unserer Schwäche. In Erwägung unserer Schwäche. Mehr Freude am persönlichen Stil. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten, sagte Ulbricht. Macht kaputt, was euch kaputt macht. Kaputt, was euch kaputt. Es ist verboten zu verbieten. Deutschland ist größer als die Bundesrepublik. Deutschland ist eine Idee. Wer rüberkommt, kriegt eine Mark. Lars Eckert aus Hamburg findet die Mauer doof. Die Krone, Symbol des Staates in Einheit und Freiheit. Die Krone, Symbol des Staates in Einheit und Freiheit. Für die Wiedervereinigung der Spalttablette. Wer glaubte noch an Politik? Erich! Rück den Schlüssel raus. Keine Macht für niemand! Ein Loch in der Mauer, lieber Erich, ein Loch. Machst du, lieber Stasi, machst du. Bullin West! Brauchst im Recht doch nie nachzugeben als Demonstrant und so weiter. Lummerland abgebrannt! Augen auf! Wir wollen mehr Mauern. Der Winter hat angefangen. Der Frühling beginnt. Krieg bedeutet Frieden. Es ist so schön, ein Schwein zu sein. Es ist so schön, ein Schwein zu sein. Mauer, wir lieben dich. Kinder aller Welt, bedeckt die Mauer mit Kamelmist. Batschi, Schalki, Jack, Nelson, Oxford, Jimmy und Vanessa waren hier. Susi, nun steht dein Name auch an der Mauer. Sally war da und kommt nicht wieder. Der dicke Albert hat es mit einer Nutte getrieben und zwar am 20.02.1983 ungefähr um 3 Uhr nachts zum Gedenken der Opfer des Marxismus. Ihr, die ihr hier eintretet, lasst alle Hoffnung fahren. Blödsein ist schön. Sei menschlich, auch im Waffenstillstand. Michael Morales war hier. Deutschland, Deutschland unter alles. KKW und Rüstung? Nee, coitus ergo sum. Intrigante weiße Westen machen uns aktiv. Ihre Rechnung geht nie auf. Ist das der Sonderzug nach Pankow? Kameraden aus Nordrhein-Westfalen, wir wissen, dass wir keine Chance haben, aber wir nutzen sie. Durch Leiden lernen. Berlin, die Insel der Freiheit. Krasser Hohn! Wo bleibt die Ehre? Sie blöffen immer, kostet ja nichts. Plöpschen ist lieb. Hier ist eine Wand, glaube ich. Geld macht das Leben zur Hölle. Spiegel. Legalisiert es. Die Hintertürchen sind gefährlicher als alles andere. Diese Mauer ist besetzt. Schmier nicht an der Mauer. Mauer ist ein anderes Wort für Frieden. Hier stinkt's. Kein Durchgang. Genug japanische Autos. Diese Mauer ist befleckt vom Blut der Menschen aus Osten und Westen. Gott sei ihren Seelen gnädig. Meineidslust. Gegen das Risiko hilft nur noch der Lügendetektor. Hängt den Senat auf. Brand verschenkte deutsches Land. Oben in den Wolken ist die Freiheit größer. Heinz war auch hier. Wer guten Stoff will, soll sich bei Elliot melden. Todesstrafe für alle, die als Erste die Befehle zum Atomangriff geben oder ihnen gehorchen. Das sei ein Gesetz. Gesetze. Zum Angriff! Warum? Zum Angriff! Warum? Zum Angriff! Hi! Warum? Ich stehe auf Fritzi. Achtung, ansteckend. Das wirkliche Leben ist ein Film. Dicken Arsch oder was? Gegen Mauer hilft nur Power. Wenn wir hier leben würden, wären wir schon längst zu Hause. Was uns nicht tötet, härtet uns nur ab. Wir schalten um. Freies Radio, mein Taunus. Beton macht dumm. Wittenau Nervenklinik. Das KZ in der französischen Besatzungszone. Hi! Lebt geil auf Leben, lebt geil auf Tod. Eine Lösung finden wir noch. Die Methode, nicht zu den dummen Augusten zu gehören, sind von System zu System verschieden. Geld tritt und braucht keine Grenzmauern. Gesetze. Fußnotensystematik, ach was. Seltsam perfekte Reihen mit starkem Eigencharakter. Die Arbeit lohnt sich für uns. Die Wahrheit ist wertvoll. Die Wahrheit ist... Der kleine Unterschied und die großen Mauern. Brich aus dem System aus. Was fehlt uns das System? Das ist doch nur für Polizei und Berufssoldaten. Deutschland. Den Deutschen. Aleister Crowley hätte zur Mauer was Interessantes zu sagen. Do what you will, shall be the love. Einigkeit und Recht und Freiheit. Karma. What you think and do comes back to you. Wir wollen für ein freies Deutschland kämpfen. Ich war hier. Es ist alles deprimierend, Claudia. Ohne RA. Die müssen doch ein Ding in der Birne haben. Die Klagemauer. Die Klagemauer. Ich bin ein vorbeistationierender Autobiografie-Inspektor. Urlaub. Urlaub. Klopf, klopf. Komm rin. Keine Lust. Los, geh arbeiten fürs System. Urlaub. Urlaub. Adrienne, ich liebe dich. I love you, Jetem. Also wenn man mit dem Rücken an der Mauer steht, dann vor allem nicht aufgeben. Wer sagt denn, dass Beton nicht brennt? Hast es probiert? Wir machen das schon, das deutsche Volk. Jutta ist die schönste Nutte auf der Welt. Liebe. Mach dir schöne Weihnachten. Tu dir was Gutes. Der Damm ist gebrochen, die Flut ist da. Mauer kaputt. Alles gut. Liberté, Egalité, Fraternité. Notausgang. Komm doch rüber. Solidarität mit der? Solidarität mit der? Solidarität. West ist best. Life is a question of mint and mother. Well, I don't mint and you don't mother. Wer ist der Mauerklauer? Diese Mauer ist eine Illusion. Diese Mauer ist eine Illusion. Im Dritten Reich ist alles gleich. Kein Schwanz ist so hart wie das Leben. Anemie für ewig. Weg mit der Mauer. Der Kindheit ihre Macht. Gegen jüdische Hausbesitzer. BRD-Iger. BRD-Iger. BRD-Iger. Beerdiger. Scheiß Osten. Scheiß Osten. Ich verstehe das, glaub ich, nicht ganz. Ich verstehe das, glaub ich, nicht ganz. Die Russen sind noch gefährlicher als wir. Leben im Krieg, Krieg im Leben. Am 14.02. waren wir hier, an der Grauen Mauer. Im Westen nichts Neues. Niki war hier. Ich fand scheiße. Zara, wir vergessen dich nie. Aber Liebe ist besser. Frieden schaffen ohne Waffen. Lang lebe der Kapitalismus. Kinderpower gegen die Trauer. Pass auf, ich bin der graue Mauerklauer. Berlin braucht Presslufthämmer. Wir sind zwei Stück Berlin. Ein Drittel Heizöl, zwei Drittel Benzin, wie 68 in Berlin. Die Mauer geht weg und wir auch. Was sollen wir mit den Steinen denn machen? Ein Jahr, Prädikat wertvoll. Aber Olli hat mir Steffi geklaut. Legal, illegal, scheißegal. Berlin, vergiss mich nicht. Ich vergesse dich auch nicht. Christian, du bist voll süß, bin ich. Die Ostmark ist nix wert. Heute beginnt der Rest deines Lebens. Hast du deine leere Cola-Dose über die Mauer geworfen? BRD, soziale Imperialisten. Geil, wir kommen bald hier raus. Diese Mauer ist blaue U-Boot-Logik. Wer sich umdreht oder schreit, verspielt sein warmes Narrenkleid. Der Zahn ist ab, meine Schuld. Da, wo mein Müsli dampft, da bin ich unverkrampft. Dekadenz, come and dance. Buchen Sie eine Reise nach Europa, solange es Europa noch gibt. Auch wenn manche Tage noch so beschissen sind, macht es Spaß. Die Liebe ist so gut. Es lebe die Dekadenz. Anarchie ist die höchste Form der Demokratie. Freiheit für alle. Anja ist doof. Baut die Mauer in euch selbst ab und die hier verschwindet für immer. Wer stoppt die Welt? Ich will aussteigen. Freiheit? Hier nicht und hinter der Mauer auch nicht. Bild weiß es genauer. Wir waren an der Mauer. Happy Birthday, Rose. Die Mauer kommt über dich nicht weg. Ajax stinkt. Ob Ost, ob West, die gleiche Pest. Let's fetz. Guck weg. 1001 Sonnenstrahlen für meine Sarah. Mauer, go home, blöde Mauer. Danke für die Autobahn. Heil! Zu viel Staat ist ungesund. No dope, no hope. Lieber reich als tot. David Silva, dein Name ist an der Mauer. Ich war hier an der Mauer und sah in tiefer Trauer, wie die Politiker von drüben ihre Macht ausüben. Hinter der Mauer auf der Lauer sitzt eine kleine Wanz. Schaut euch mal die Wanz an, wie die Wanz schießen kann. Fuck the Pope and smoke dope. Hier endet der erste Teil des einzigen Städtepuzzles der Welt. Wie langweilig das Leben ist. Goethe war nicht mehr, da das Volk leidet. Schwembel. Schwembel. Liebig. Liebig. Ich auch. Dabei wollten wir bloß zusammen sein. Nicht schlecht. Rundgang zeitweise gesperrt. Du blöde Kuh, ich mag dich, Mu. Neue Männer braucht das Land. Hümel war hier. Larry, ich liebe dich. Wir kamen, wir sahen, wir malten. Leben, lieben, sterben. Menschen probieren immer froh und glücklich zu sein. Menschen probieren immer froh und glücklich zu sein. Nur schaffen, das war sein Leben. Freiheit. Success, Chance. Freiheit. Axel Springer ist ein Arsch. Freiheit. Ich fühle mich beeinflussarm. Claudius, der Supermann, dem keiner was kann, kalter Krieg. Bob ist abgehauen. Tschüss, Mauer. Mauerschwein, Glück allein. Mauer, Bauer, Adenauer. Politik überall, verrecke. So wall ist doof. Ausländer, bleibt, wo ihr seid. Reißt sie ein. Scheiß auf die DDR. End die Piste auf die Mauer. Guten Tag, wie geht's uns denn heute? Mir geht's eigentlich ganz gut. Ich hab bloß grad nicht zu saufen da. Tschüss, bis bald, euer Hessel. Tschüss, bis bald, euer Hessel. Wir werden beobachtet. Nie wieder Hertha BSC in der ersten Bundesliga. Wir werden beobachtet. Nie wieder Hertha BSC in der ersten Bundesliga. Wir werden beobachtet. Wir wollen den Krieg und wir wollen ihn jetzt. Wir werden beobachtet. Wir wollen den Krieg und wir wollen ihn jetzt. Solange die Irren in der Sonne stehen, kann man seinen eigenen Schatten nicht sehen. Fernschreiber mit Farbbeuteln. Unsere Angst sind die Ziegelsteine des Staates. BRD 1983. NSDAP 1933. Wer will, dass die Welt bleibt, wie sie ist, will nicht, dass sie bleibt. Ganz viel Future. Eine Welt voller Bomben und Bullen. Die dritte Welt verhungert durch Mangel an Nahrungsmitteln. Die erste Welt verhungert durch Mangel an Gefühlen. Stationen sonstiger Augenblicke? Keine Hoffnung, keine Kunst. Keine Hoffnung, keine Kunst. Mauer muss weg. Keine Hoffnung, keine Kunst. Mauer muss weg. Springer springt, aber nicht über die Mauer. Leider. Die nuklearen Babys tanzen nackt auf meiner Zunge. Eintritt in die neue Welt. Tito-Dreck. AKW und Umweltgrenzverletzung. Sperrmüll war hier. Freedom is just another word for nothing left to lose. Und ich liebe dich trotzdem, lieber Hans. Die Toiletten befinden sich hinter der Mauer. Ich stehe auf Bier, Whisky and Hasch. Ich liebe Suse. U2. U2! Türken raus, ihr Mistschweine! Wall Street. Tito Mörder der Kroaten. Irland unfrei. Es wird nie Frieden geben. Briten raus aus Irland. Du bist dummer als Lummer, aber nicht so hohl wie Kohl. Ist dies vielleicht das Dritte Reich? Du bist wohl noch nicht lange hier. Die Großindustrie grüßt. Lunico cosa importante sono io. Arschloch Lummer, alliierter Faschistenbrummer. Ich hab Angst vor der Zukunft unserer Welt. Ich auch. Ich auch. Maya ist eine süße Trantüte. Alles wird immer perfekter. Jeder hat das gleiche Gesicht, die gleichen Augen, die gleiche Haarfarbe, die gleichen Kleider. Und wenn dann alles klar ist, ist niemand verantwortlich. Also wenn Sie das mit mir machen... bringe ich mich lieber um. Mickey liebt France. Weg mit dem Staat. Die Liebe zur Hoffnung. Freiheit für Uruguay. Tod der Diktatur. Scheiße ist die Mauer. Scheiß Mächte. Wer hier durchkommt, bekommt eine Mark. TNT. Zukunft der DDR. Krieg? Nein, danke. Ihr seid so doof. Ihr schwimmt sogar in Milch. Scheiße! Heil Hitler, Herr Honecker! Weg mit dem Hochkapitalismus. Macht ist immer ohne Liebe, aber liebevoller Macht. Adolf Honecker ist wieder da. Schnulli liebt Frieda. Assi, der Sekfetzer. Es lebe die illegale KPDML-Sektion DDR. Mehr Gefühle. Gewaltfrei. Schuhhaus Überle. Hansach. Schwarzwald. Hauptstraße. 44. Wir kommen. UMO. Gestapo. Mehr Liebe. Sau geil. Hallo Bludi. Gruß von Monika. CDU. Sau. Ich liebe Julia und ich Kaya. Weich ist stärker als hart. Unter Stalin gab es keine Mörder. KPDML. Rote Garde. Seht auf die Sonnenseite des Lebens. Spiegelverkehrt. Ich dafür gibst, wählst du dessen, was sieht vor ist. Mauerblümchen, vereinigt euch. Herzlichen Glückwunsch, Margot Darling. Ich hab nicht geglaubt, dass es wahr ist, aber jetzt weiß ich es. Freiheit für die Agitdrucker! Ich erwarte dich im Herzen des Unmöglichen. Sofortige Einstellung der Ermittlungsverfahren wegen Info. BUG. Nachdenken. Deutsche Polizisten, Mörder und Faschisten. Notausgang. Brücken statt Mauern. Nachdenken. Köter weg. Notausgang. Unsere Freiheit ist ihr Tod. Nachdenken. Grüne Grenze. Notausgang. Wildfrei Prolos. Mehr Beton ins Müsli. Sie verlassen jetzt das Königreich des Horrors. Wer sich nicht wehrt, lebt verkehrt. Folter für Travolta. Gegen Staat hilft nur die Tat. Honecker, die schwule Sau, macht zu Andropo wau wau. Vater doof, Mutter doof, die ersten Kinder mussten sie wegschmeißen. Sabotiert die Fahndung, zerstecht die Autoreifen der Bullen, zerstört die Fahndungsplakate der Freiheitskämpfer. Touristen raus aus SO 36, betreten auf eigene Gefahr. Keine Auslieferung von Astrid Proll. Menschen, wacht endlich auf. Menschen, wacht endlich auf. Derwall. Zärtlichkeit und Revolution, Liebe und Hass, Pista Libre. Wenn ich hinsehe, muss ich weinen. Wenn ich hinsehe, muss ich weinen. Es gibt Wichtigeres als das Leben von Alexander Haig. Östropower an der Mauer, Deutsche Nihilistenpartei. Freiheit für mich und alle. Freiheit für mich und alle. Niki ist in Berlin. Scheiß Mauer, mehr Power. Amor Fati. Anita, du bist fein. Nazi-Pisser. Die Revolution lässt sich nicht verurteilen. Freiheit für die RAF. Buback war verantwortlich. Analverkehr. Wir fordern die Wiedervereinigung der... Wir fordern die Wiedervereinigung der... Norbi spinnt. Aktion Frankfurt, DPA-Haus besetzt, 12 Leute festgenommen, K.H. Delvo und Werner Hoppe in Lebensgefahr. Instandbesetzung der Waldemarstraße 33. Die BWG lässt unser Haus vergammeln. Mistmöse. Super Lars regiert die Welt. Die Tür zur besseren Welt. Killt alle Mathelehrer. Die bewältigte Vergangenheit. Volles Vertrauen. Die bewältigte Vergangenheit. Deutsche, raus. Schocktreatment. Linksschreibung. Nazis, hängt euch auf. Junge Uni ohne Deutschland. Tod oder Leben. Olaf ist doof. Freiheit, aber subito. Liebesbrief. Gibste ihn aus? Stoppe lebt nicht mehr lang. Leute, bleibt heiter, der Häuserkampf geht weiter. Wir wollen leben. macht aus dem Staat Gurkensalat. Schleim. Ernst Reuter lebt. Wer guckt in alle Abfallkisten? Wer jagt im Hof nach Anarchisten? Bomben bauen, Waffen klauen, Kopf verhauen. Nieder mit dem Packeis. Jawohl, Hass. Hass. Hass. Hass. Leila Power, nein, danke. Wird schon werden. Mehr Smog fürs Volk. Es lebe der Papst. Manne muss raus, Deutsche muss raus. Olaf ist der Liebste. Susi ist überall, Susi ist überall. Susi ist überall. Stell dir vor, es ist Schule und keiner geht hin. Gitti hat Peterle lieb. Ist West-Berlin die Klitoris der DDR? Nicht hammern und sicheln, rammeln und pickeln. Pardo ist doof. Bildet Banden, Solidarität, Kriminalität. Tanja grüßt besetzt Berlin. Gammler raus. Hast du mal eine Markt? Modernes Leben in Biafra. Zensur. Leben lieben, lachen, kämpfen. Hexengeflüster, schieß doch, Bulle. Der Zaun zwischen uns muss weg. Der Zaun zwischen uns muss weg. Ackern, ackern, ackern. Ackern, ackern, ackern. Auf einer Insel leben. Hitzefrei für die Polizei. Keine Macht für niemand. Passt bloß auf. Solidarität mit dem Häuserkampf, hier und überall. Freie Drogen für alle. Heil Coop. Hey du, ich liebe dich. Mehr Arbeit, weniger Lohn. Männerliebe, Modell Deutschland. Heil Discordia. Friede den Hütten. Krieg den Palästen. Lieber dir selber treu als linientreu. Das Leben ist schon schwierig, das weiß ich. Um die Freiheit zu finden, müssen wir unsere Mauern zerbrechen. Petting statt Pershing. Was sonst? Persil, Müsli. Mauern gilt nicht. Adam Weishaupt lebt. Grüße aus Tunesien. NATO, Tobi or NATO. Wie? Weine nicht, wenn der Regen fällt. Freiheit für die Insel. Schmatzkuchen. Mir welle bleiben, wat mehr Sinn. Faschis raus. Irrsinn, geh doch nach drüben. Hi, Denis, beeil dich, warum warst du nicht da? Bürger, habt Acht. Faschismus kommt nicht über Nacht. Oink, Schweine, Skins. Ja, in Westen, da gibt's Stoff und Schokolade für alle. Ja, in Westen, da gibt's Stoff und Schokolade für alle. Fehlgebot kommt, lieber arm ab als arm dran. Ausländer raus, Nazis raus. Bulle, Schnittlauch. Außen grün, innen hohl. Alle sagen A, aber keiner macht A. Wer A sagt, muss B machen. Keine Mauern mehr. Guten Morgen, Harald. Die Mauer jagt mir ein Schauer. Olla. Hallo. Und dann willst du mehr. Oder weniger. Deine Ruhe haben. Das Leben geht weiter. Wird Zeit, dass wir leben. Geh erst mal arbeiten. Für wen denn? Gruß an das Volk der DDR und UdSSR. Ruck, zuck, jeden Tag. Zerstört, was ihr nicht versteht. Ich bin geil. Pisst ab, ihr grauen Mauerhelden. Sauerland ist Powerland. Reißt die Wand ein. Rasen betreten verboten. Bitte, bitte, fall doch um. Angst. Denkmal der Dummheit und Sturheit. Woher? Wohin? Weshalb? Gries und Lummer machen den Menschen Kummer. Dies ist ein Fehler. Freiheit für Horst Mahler. Freiheit für alle. Zürcher Bewegung grüßt Berlin-Walldorf. Ausländer rein, alles scheiße. FDP, SA, SS. Punk sei Dank, erwache und lache. Mauern trennen. Es gibt immer eine Mauer, die etwas oder jemanden von etwas oder jemanden trennt. Tu was gegen Durchfall. Verbietet das Klopapier. Lieber ein Mob als ein Kopf. Lehrer nach drüben. Guten Morgen, du Schöne. Erbach grüßt Berlin. Freier Blick aufs Mittelmeer. Weg mit dem Watzmann. Amis, raus. Nieder mit der sozialfaschistischen Diktatur der Honecker-Clique. Bitch, bitch. Montag ist Frühlingsanfang. Keine Regierung, keine Mauer. Freiheit für Oberfranken. Wo ist das Schlüsselloch? Wir grüßen Heiner und Wolfram. Manche besetzen Häuser, andere Posten. Freiheit für alle Neutronenbömpchen. Keine neuen, bevor die alten verbraucht sind. Ohne auszuruhen. Abreißen ist besser als Sprayen für die Völkerverständigung. Mehr Razzien im Senat. Scheiß Beton. Beton ist schön. Wellenreiter für Freiheit. Wer war das? Ui, Freiheit für die SBZ. Der Freiheit eine Gasse. Ohne Zukunft keine Sünde. Ein Sprung genügt für ein vereintes, unabhängiges, sozialistisches Deutschland, Deutschland, alles ist vorbei. Nur ein toter Preuße ist ein guter Preuße. Jetzt ist die Dose leer, meine auch. Ich liebe France. Leute, wehrt euch. Emi, keine Mauer wird uns trennen. Einstürzende Neubauten? Revolution, mach weiter. Babsi, Beni, Jutta und Peter. Schreib mir mal, Anja Henkmann. Ohlendiek 24, 2608, Oststeinbeck. Liebe Tanja, Lummer ist doof. Nicht leben können, nicht leben lassen. Ich will leben. Abrüstung in Ost und West. Anja, Martin, Steffi. Die Mauer ist das Symbol eines Gefängnisses, aus dem nur Hasen, Vögel und der Tod entkommen können. Aus dem nur Hasen, Vögel und der Tod entkommen können. Bisexuell, affig, tödlich. Lebensrisiko ist Angst zu haben oder sich zu langweilen. Jeden Tag neu. Der Schritt ins Ungewisse. Reisefieber ist endlos. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat. Ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Wir warten auf uns. Mörderische Staatsgewalt. Ranja geht duschen. Maulkorb, nein danke. Sense, Deutschland, verrecke. FJS ist das größte Schwein in Deutschland. Die Mauer ist nicht alles. Mit meinen Allzweckstiefeln fühle ich mich sehr wohl. Alle Macht dem Volk. Teufelswerk, ja, Jesus. Berlin ist schön. Australien ist schöner. Ich ficke meinen toten Vater in den Arsch. Was wir wollen, ist frei. Ihr seid der Unterschied. Jetzt erhebt euch. Nie wieder Faschismus, nur Terrorismus. Bis zum Sieg. Millionen toter Bullen. Es lebe die menschliche Rasse. Besetzt die Mauer. Alles für Scheinsicherheit. Amis, raus aus Amerika. Vietnam, raus aus China. Keine Idole. Sie verlassen den Blumenkohlsektor. Denkt an Auschwitz und Dachau und... Vorsicht! Frisch gestrichen. Der Letzte macht das Licht aus. Wir sind geboren. Claudia, ich liebe dir ganz dolle. Lieber einzeln und frei wie ein Baum, aber brüderlich wie ein Wald. Nieder mit dem repressiven Gravitationsgesetz. Nieder mit dem repressiven Gravitationsgesetz! Mit beiden Hoden fest auf dem Boden. Vorwärts mit dem Zeitjournalismus. Elena, sie läuft ja wie ein offenes Rasiermesser durch die Welt. Man schneidet sich an ihr. Schwul ist geil. Berliner Realisten, einfach klasse. Wir grüßen unsere Genossen aus der RAF. Die alte Sau. Die alte Sau. Mary, ich liebe dich. Nein, niemals. Zeitfalle. Zeitfalle. Alle Macht der Super 8. Polnische Solidarität muss leben. Bullen sind liberal, eben schlimm. Es ist wirklich alles ein bisschen verwirrend. Es ist wirklich alles ein bisschen verwirrend. Es ist wirklich alles ein bisschen verwirrend. Ist dies ein totes Phallus-Symbol? Liebe Dörte, weißt du, manchmal habe ich einfach Angst um dich, weil ich dich liebe. Ich glaube nur, du verstehst das. R. Lieber Ralf, du brauchst keine Angst zu haben, weil es mir genauso geht. Ich liebe dich. D. Liebe Dörte, weißt du, manchmal habe ich einfach Angst um dich, weil ich dich liebe. Ich glaube nur, du verstehst das. R. Lieber Ralf, du brauchst keine Angst zu haben, weil es mir genauso geht. Ich liebe dich. D. Wir lassen uns nicht entmutigen. Hier seht ihr das schönste Bauwerk des Ostens. Lieber Baum ab als Schwanz ab. Immer an der Wand lang. Nieder mit dem Faschopack. Sesam, öffne dich. Vorkriegsjugend Deutschland 83. Barbara hat am 18.12. Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Was ist der Mensch ohne Freiheit? Bullenmord als Massensport. Die Mauer, Berlin. Der Wildhundzaun, Australien. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Deutsche raus. Türken raus. Faschis raus. Ausländer raus. Nazis raus. Amis raus. Backstreet, Backlash. Weg mit diesem Monstrum. Das ist die letzte Hoffnung. Nichts Neues aus Ost und West. Es ist verboten zu verbieten. Wir wollen alles und zwar jetzt, Kinder des Paradieses. Wir sind wieder da. Revolte 83. Es ist verboten zu verbieten. Wir wollen alles und zwar jetzt. Kinder des Paradieses. Wir sind wieder da, Revolte 83. Kampf dem Überwachungsstaat, jenseits von Eden. Wir haben nichts zu verlieren, außer unserer Angst. Die RAF ist nur der Anfang. Organisiert euch im Kampf gegen Kapitalismus, revolutionäre Banden oder was? Ich hab geträumt, ich wäre ein Anarchist. Ohne Kampf kein Traum. Trink, Brüderlein, trink! Lieber besoffen als Sozi. Sieh mal an, der Funk läuft. Liebe stoppt Depressionen. LSD. LSD. Warum? Warum nicht? Bei Nacht und Nebeln werden wir die Bullen knebeln. Anarchie stirbt nie. Freiheit für alle. Lieber Gerd, alles Liebe zum Geburtstag. Ehemänner, achtet auf Hausfreunde. Es gibt eine Menge. Viel Glück, ihr Schlosserinnen, auf dass sich unsere Schlosserinnenwege noch oft kreuzen. Keinen vierjährigen Persilschein für Profithengste. D. liebt Jürgen B. schon so lange. Beton? Nein, danke. Bitte wenden. Sofortige Öffnung der Drupa-Jugendgruppe. Kein Gewerkschaftsausschluss für Jens Meyer. Schade, dass Beton nicht brennt. Axel und Christian waren hier. Weg mit allen Mauern! Punk, Dank überall, I love it, blab, Grüße Nina. Ich bin heiß. Ich beobachte dich zärtlich aus der Ferne. DDR, KZ, BRD, Irrenhaus. Lasst uns Freunde werden. Türkenschweine raus! Heike See aus B, Musdorf. Achtung, Mauer, scheiße, was tun? Und jetzt? Lieber springen als gezählt werden. Herzlichen Gruß für Oma und Opa. Liebe Eltern, frohes Fest. Erste Liebe, Bruchstücke. Lieber wählen als zählen. Leben fordert Leben. Bobbes liebt euch alle. Angst vor Krieg? Sonne, Durchmesser 1.392.700 Kilometer. Sonne, Durchmesser 1.392.700 Kilometer. Sonne. Hast du Kohle? Arschass. Fanta gegen Bluna. Diese Mauer steht in Brockdorf. Biblis, Brockdorf, Wühl, Startbahn West, gebt ihr den Rest. Wendig, sicher, zuverlässig. Diese Mauer kann nun wirklich weg. Wohin? Herzlichen Dank. Mit Randier? Paradise Cities at our command. Seid klüger, tot, etc. Alles faul in diesem Staat und in jenem. Kein Wohnraumklau durch Gesobau. Seine Ketten spürt nur der, der sich bewegt. Ich will meine Badewanne. Lummer und Springer. Mörder. 22.09. Die Lust zum Unflat. Menschen, ich hab euch lieb. Tut was, gebt euch die Hand und lasst uns wieder Menschen werden. Wir danken unseren Führern für diese Scheiße, bis der Arsch im Sarge liegt. Ha, ho, he, auch diese Scheißmauer kann uns nicht trennen. Hertha BSC und der erste FC Union Ost-Berlin, Eisern Union! Auf ewig! Wo gibt es sowas schon? Nur in Groß-Berlin. Bald sehen weiß-blaue Fahnen am Brandenburger Tor, die Hertha-Frösche und die Fans von Union. Die DDR ist der größte Scheißhaufen auf der Landkarte Europas. Weiße Götter von der Spree, Hertha BSC. Frieden zwischen Ost und West. Komme gleich wieder, Godot. Hallo, Welt. Was für ein Gefühl. Kein Bock, no Futscher. Keine Vergangenheit, no Futscher. Let's fetz. Taktlos, Würzburg, Schwachhirn, help. Hier waren wir, Scheißmauer. Guckloch, Piepshow. Keine Erwartungen, Udo und Kummer. Hallo, Putschi. Weißlaff, Scheißeier. Das deutsche Volk hat Eier, wir zeigen sie nur nicht. Das ist mal ein Spruch von mir, ja? Scheißeier, Scheißeier. Das deutsche Volk hat Eier, wir zeigen sie nur nicht. Goldene Zeiten, diese Zeiten. Goldene Zeiten, diese Zeiten. Liebe Servet, gute Besserung. Nagelt die Touristen an die Mauer. 1000 Tote machen 1000 Orden. Fuck off, Germany. Das Leben ist das Leben, ist das Leben, ist das Leben, ist das Leben. Tod und Tod gleich Tod. Madness. DDR, Ausland, 43%. Viva Nicaragua! Seid Menschen, nicht Nationen. Warum? Carpe diem. Andropow, komm raus! Wer mauert denn hier? Die DDR ist doof. Auch Beton ist vergänglich. Lieber Gott, das ist ungerecht. Auch die Mauer verdanken wir unserem Adolf. Deutsche sind Deutsche, egal wo sie wohnen. Sieht der Bauer diese Mauer, ist er für sein Leben sauer. Todesautomaten sind Energieverschwender. Ha, ho, hey, die Arschlöcher von der Spree. So nicht, Erich, so nicht. RAF-Brigaden, IRA, eine Front in Europa. Null Bock auf Mauerpower. Scheiß Mauer, scheiß Müsli. Gott ist. Ja, was ist da denn? Wahnsinn. Der Kampf geht weiter. Guten Morgen. Ich liebe dich. Klagemauer des 20. Jahrhunderts. Wir wollen frei sein. Weil Ost und West sich nicht vereinen, werden viele Menschen weinen. DDR, drei doofe Russen. Diese Mauer gehört Ralf Schulz. Menschen wollen frei sein. Alle Scheiße, ich bin tot. Ich lebe wenigstens. Lieber Schrott statt Rot. Es lebe die Freiheit! Schöneberger Sängerknaben. Scheiden tut weh. Wenn alle Menschen ausbrechen, wozu ist dann die Mauer noch da? Hoch mit Deutschland. Lieber blau als grau. Auch Moritz hasst die Mauer. Freiheit für die DDR, basta. Ich grüße alle hinter der Mauer. Hier ist Ende. Ich reiß die Mauer ein. Carmen, Cosina, Bonita. Ich liebe alle. Köln grüßt Berlin. Putschi und Hucki forever. Berlin braucht Presslufthämmer. Auch München hasst die Mauer. Am 9.9.1999 sackt die Mauer weg. Porös. Die Schandmauer muss weg. Ist da draußen jemand? Geld für die Welt anstatt für die Rüstung. Hier geschieht Mord. Die Mauer ist ein Verbrechen. Drüben sind auch Menschen. Nehmen die Drogen, damit dies ertragen? Hier leben Tote. Chaos. Stirb jung. Ich liebe Kirsten und ich hasse die Mauer. Wo bleiben die Menschenrechte? Wann können wir uns wieder die Hände geben, ohne ein Gewehr im Rücken zu spüren? Wir wollen keinen Krieg. Wir wollen keinen Krieg. Keine Atombomben mehr. Die Realität besteht aus verzerrten Lügen. Kaninchenanleinen. Rettinger grüßt Berlin. Der humanste Staat der Welt. Wir haben uns bewährt. Arbeitslager. Zurzeit 7000 politische Gefangene. Schießbefehl. Kopfgeld 500 Mark Ost. Goldene Armbanduhr. Sonderurlaub. Menschenhandel. Jahresumsatz 50 Millionen Mark West. Ministerium für Staatssicherheit. D113 Berlin. Normannenstraße. Sterben. Menschenhandel. Jahresumsatz 50 Millionen Mark West. Ministerium für Staatssicherheit. D113 Berlin. Normannenstraße. Sterben. Wasserwägelchen mit Wurzelschläuchen. Hier wohnen Goldmund und die Prinzessin Hexchen. Es macht Bump und wir sind Tote. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Einigkeit und Recht. Einigkeit und Recht und Freiheit. Für das deutsche Vaterland. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Gigantische AKW-Lügen, nicht nur durchs Kapital. Wir sind eingesperrt. Mensch gegen Mensch. Warum? Ist Ostberlin das größte Staatsgefängnis der DDR? Ja. Reißt die Mauer nieder. Jawohl. Freiheit für alle. Ich kenne das. Wir wollen sein ein einig Volk von Brüdern. Sabine Pühn. Vor Maracuja-Saft. Theo Lingen war hier. Erdwärme, Gezeiten, Wiedervereinigung. Die Rote Armee verhaftete das Psychiaterregime. Der Tiger von Wilmersdorf alias Patti Mielke. Bürgerkriegsgefahr durch sozialtherapeutische Anstalten zum 01.01.1985 auch bei Revision und Berufung. Andy, fetter Arsch. Wir lieben unser Land. Wiedervereinigung. Die Sabotageanfälligkeit von AKWs ist unberechenbar. Wir wollen zu unserem Angehörigen in der DDR. Die DDR ist kein rechtmäßiger Staat für sich. Wir Deutsche gehören zusammen. Wenn die Mauer essbar wäre. Bunkermentalität. Kontrollanwälte, Kontrollbürger in alle Anstalten. Vorbehaltlich militärischer Regelungen. Liebe und Kraft für unsere Genossen im Knast, RAF, IRA, ETA. Requiem. Requiem. Requiem. Ich darf meine Oma nicht besuchen. Hier beginnt der Herrschaftsbereich der Großtyrannen. Restrisiko, schon ein A-Bomber. O.E. Könnte die ganze Welt unter seine Kontrolle bringen. Spätere Abschaffung aller nicht programmierbaren A-Waffen. Gemeinsame Kontrolle durchs Militär natürlich. Restrisiko, Trauerfeier. Trauerfeier! Frankfurt-Main grüßt alle Leute jenseits der Mauer, auf dass ihr bald ungestört rüber könnt. SFB, SPD, tut weh. Sonderbonus von Fall zu Fall. 65 Jahre Sowjetbanditismus sind genug. Beta Dopo, dann Fopo. Vertuschungskontrolle in die AKWs. Stopp. Hier beginnt das Deutschland der Russen, auch DDR genannt. Nur Idioten wünschen sich die sozialistische Wohlstandssabotage. Wir halten zusammen wie der Wind und das Meer. Die blau-weiße Hertha und der erste FC Union. Es gibt nur ein Berlin. Berlin als Musterbeispiel ohne diese Mauer. DDR, der deutsche Rest. Auch diese Scheiße hier trennt uns nicht. Halli sagt, wir sind ja schließlich nicht zum Vergnügen hier. Lieber sprengen als spritzen. Wie sagte der DKP-Vorsitzende noch vor einiger Zeit? Die DDR ist unser Vorbild. Tolles Vorbild, was? Schuld sind die Halbherzigen. Hier starb Josef K. Schützt euch mehr, als ihr glaubt. Wenn Sex keinen Spaß macht, dann machst du irgendwas falsch. Offene Betriebe fordern Vorschlagswesen. Vorschlagswesen. Vorschlagswesen. Mein Vorschlagswesen geht jetzt essen. Es ist wirklich alles ein bisschen verwirrend. Es ist wirklich alles ein bisschen verwirrend. Wir brachten Die Mauer oder Die größte Wandzeitung der Welt. Ein Hörstück von Ronald Steckel. Es sprach Wolfgang Neuss. Realisation Ronald Steckel. Produktion Senderfreies Berlin 1984.